Hörbilder. Die Hörbilder widmen sich heute Deutschlands letzter Diva, wie sie der Spiegel einmal bezeichnet hat. Hildegard Knef würde morgen am 28. Dezember 100 Jahre alt. Das folgende Feature erinnert an ihr bewegtes Leben, ihre Kunst und ihre unverwechselbare Stimme. Ich bin den weiten Weg gegangen und oft im Kreis und oft im Kreis. Sie war sicherlich auch eine Diva, aber eine sehr spezielle Form von Diva. Sie war eine Diva sozusagen mit Bodenhaftung. Ich bin den weiten Weg gegangen, nur weise, nein, weise wurde ich nicht. Es war gar nichts Zackiges an ihr. Schnoddrig, so Schnauze. Aber das war bis zu einem gewissen Grad gespielt natürlich auch. Das war Image. Ich bin den steilen Weg gegangen, den steilen nach oben, den steilen nach unten. Ich glaube, dass man auch den ungeheuren Ehrgeiz braucht, den die Knef als junges Mädchen besessen hat. Ein sehr gesunder Ehrgeiz, kein krampfhafter Ehrgeiz. Ein gesunder Ehrgeiz, sie wollte etwas erreichen und sie hat viel erreicht. Das Ziel, das ich beim Start gehabt, war klar, war greifbar und gut. Ich denke, dass man wirklich sagen kann, dass Hildegard Knef eine Meisterin der Selbstinszenierung war und der Selbstpräsentation war. Ja, kann man wohl sagen. Sie war zweifellos eine außerordentliche Frau, und zwar nicht nur als Schriftstellerin, nicht nur als Schauspielerin oder Sängerin, sondern eben auch als Mensch. Ich gab mich noch lang nicht geschlagen. Und manche sagten, ich hätte Mut. Ich bin den weiten Weg gegangen. Hildegard Knef und ihre Karrieren. Ein Feature von Günter Keindlersdorfer. She did it her way. Als sie im Februar 2002 zu Grabe getragen wurde, würdigten sie viele als Deutschlands letzte Diva. Hildegard Frieda Albertine Knef, geboren 1925 in Ulm, aufgewachsen, ausgebildet und berühmt geworden in Berlin. Eine Frau, an deren Biografie, an deren Karriere viele Menschen Anteil genommen haben. Meine Mutter war Hildegard Knef-Fan. Ich bin aufgewachsen mit ihrer Musik. Christian Schröder, Feuilleton-Redakteur des Berliner Tagesspiegels und Knef-Biograf. Wir hatten eine Doppel-LP, Porträt in Musik mit ihren großen Erfolgen. Die hat meine Mutter ständig aufgelegt. Mit 16. Danke, ist schon eine Weile her, ja, ich weiß. Ich glaube, Knef bot sich sehr stark an als Identifikationsfigur, gerade für viele Frauen in den 60er, 70er, frühen 80er Jahren. Einfach weil sie eben nicht nur von ihren Siegen, von ihren Triumphen berichtet hat, sondern auch von ihren Niederlagen. Viele Frauen fanden sich wieder in dieser doch auch etwas angegriffenen Figur. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nicht. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder beginnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich verhalten. Danke. Hildegard Knef in ihrer Lieblingsrolle. Als Primadonna Assoluta des anspruchsvollen deutschen Schlagers. Als umjubelte Chanteuse, die sich mit Schnodderschnauze und Humor immer wieder rausstrampelte aus den Krisen und Katastrophen ihres Lebens. Man kann wirklich sagen, es gab eigentlich zwei Knefs. Man hat wirklich die eine nach außen, die starke, tapfere Knef. Jürgen Trimborn, ein weiterer Knef-Biograf. Auf der anderen Seite die im Privaten doch sehr verunsicherte Knef, die sich wirklich in die Astrologie flüchtete, die keine wichtige Lebensentscheidung treffen konnte, ohne ihren Astrologen, ohne die Sterne zu befragen, die sich in viele Süchte geflüchtet hat, die in Alkohol Medikamente genommen hat, die exzessiv geraucht hat. Und die eigentlich auch keine Minute allein sein konnte. Also auf der einen Seite das Bild der Frau, die tapfer im Leben steht, die starke Frau, und auf der anderen Seite wirklich eine, die eigentlich doch wirklich immer noch sehr verunsichert war im Privaten. Dass es gut war, wie es war, das weiß man hinterher. Dass es schlecht ist, wie es ist, weiß man gleich. 17 Millimeter fehlten mir zu meinem Glück und schon warf's mich 1000 Meilen zurück. Sie war unglaublich, wie soll ich das sagen, kollegial. Sie war kurz, frisch, schnell und gar nicht betulich. Die Schriftstellerin Hanna Molden ist Hildegard Knef zu Beginn der 70er Jahre zum ersten Mal begegnet. Wir hatten einen sehr vergnügten Abend. Ich habe da meistens zugehört. Sie war von einem Charme und einer Unterhaltungskraft, die ungewöhnlich war, und immer dieses intensive Gesicht, dieses in jedem Augenblick total da sein und aufs Gegenüber gerichtet. Das war spannend. Ich glaube, dass die Knef immer eine etwas harsche, kesse, fast schnoddrige Tour besaß, mit der sie sich so eine Kruste verschaffte, eine Krebsschale verschaffte. Der Theatermacher Boleslav Balog, 1906 bis 1999. Und da drinnen war immer ein sehr gutes und sehr liebevolles und sehr ausdrucksvolles Herz. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Hätt ich auch ohne Wohnung, wann wär sie noch so neu? Ich bleib Berlin, meiner alten Liebe treu. Am liebsten sah sich die Knef als selbstbewusste Powerlady, als taffe Allround-Künstlerin, die allerorten ihre Frau zu stehen vermochte. In Berlin-Charlottenburg ebenso wie am Broadway und in Kalifornien. She's gifted. Sie ist begabt. Primarily. Vor allem. She is gifted with tremendous spirit. Mit ungeheurer Lebenskraft. Das erklärt mir alles. Henry Miller, Schriftsteller und Knef-Freund. That woman is brimming with Diese Frau ist randvoll mit Kraft und Vitalität. You know? And has a great open mind. Und hat noch einen offenen Kopf dazu. Also, she is courageous. Außerdem couragiert bis da hinaus. She can also be timid. Sie kann auch schüchtern und scheu sein. But facing big problems, aber vor großen Problemen erweist sie sich als starke Frau. Sie wird mit allem fertig. Sie war eine faszinierende Frau, die unglaublich auf Leute gewirkt hat. Und die Männer sind ja nachgelaufen, also wie die Fliegen einem Stück Honig. Fritz Molden, Hildegard Knefs langjähriger Verleger. Sie war nicht mein Typ. Deswegen habe ich mich leicht getan. Aber ich habe sehr gut verstanden, dass viele von meinen Leuten, also mit heraushängender Zunge hinterhergelaufen sind, aber nicht nur die, sondern wenn die Knef nach Wien gekommen ist und wir haben ein paar Mal für sie Empfänge gemacht, da haben die Leute angerufen, damit sie eingeladen werden. Nur weil sie unbedingt, bei ihr und bei der Sophia Loren haben wir das erlebt, dass wir dann die beiden Frauen, die ich als Autorinnen gehabt habe, die eine unglaubliche Wirkung auf Männer gehabt haben. Also sie hat ja einen sehr berlinischen Humor gehabt. Ich bin ihr auch selber begegnet, habe sie ausführlich interviewt, war bei ihr zu Hause. Das war ein ganz außergewöhnliches Gespräch. Sie hat nicht nur meine Fragen beantwortet, sondern hat gekontert mit Gegenfragen, hat mich unterbrochen, war teilweise unglaublich zickig, wenn ich eine dumme Frage gestellt habe oder nur das wissen wollte, was Hunderte von Reportern vorher von ihr wissen wollten. Sie fragen immer drei Fragen auf einmal. Mit wem ich unterwegs war und was ich unterwegs war und was wir gesprochen haben. Das ist nicht zu fassen. Das kann man nicht mit einmal beantworten. So oder so ist das Leben. So oder so ist es gut. So wie das Meer ist das Leben. Ewige Ebbe und Flut. Hildegard Knef wächst in kleinbürgerlichen Verhältnissen in Berlin auf. Als Tochter einer früh verwitweten jungen Frau quält sich das ewig kränkende Mädchen durch das Elend der 20er und 30er Jahre. Es war sicherlich eine schwere Kindheit. Sie hat sehr früh ihren Vater verloren, mit einem halben Jahr. Sie hat ihn nie kennengelernt. Das ist stark zu spüren in ihrer Biografie, die Suche nach dieser Vaterfigur. Sie hat immer ein Bild von ihm, oder sehr lange zumindest, auch immer bei sich gehabt. Vielleicht lässt sich daraus dann auch erklären, dass sie sehr früh sich in deutlich ältere Männer verliebt hat. Sie ist früh krank geworden, sie litt an Kinderlähmung. Das war sicherlich eine harte, schwere Kindheit. Ich, Hildegard Frieda Albertina, hatte ihr wenig Freude gemacht, ihr, der Mutter Frieda Auguste. Da waren ewig neue, endlose, zahllose, familienzermürbende Krankheiten, Tropfen und Tablettenströme. Hilde ist dauernd krank, hieß es. Da war meine Angst, wenn sie weg war. Da war meine Angst, wenn sie da war, Angst, sie könnte wieder weggehen. Da war das Rumgestehe an Korridortüren, Angst vor Dunkelheit, Angst vor Alleinsein, vor Vergesslichkeit. Da waren geschwollene Augen und Gerstenkörner. Da waren Gummibeine der Kinderlähmung, gebrochenes Schlüsselbein, das nicht heilen wollte. Da war Blutarmut und Blutproben. Da war die Geisterbleiche im Gesicht, Schatten unter den Augen. Und da war das fröhliche Mitleid der Nachbarn. Nichts geht verloren, die Angst, nicht der Zorn, die Kraft von vor langer Zeit. Nichts geht verloren, kein Traum und kein Wunsch, nichts geht verloren. Es bleibt. Bis auf wenige Momente, glückliche Momente, gab es sehr viele Traumata in der Kindheit. Das war zum einen natürlich der fehlende Vater, der starb, als sie ein halbes Jahr alt war. Die Mutter musste arbeiten gehen, dann als Sekretärin bei Siemens. Die war nicht greifbar. Sie ist dann bei den Großeltern aufgewachsen. Und das waren die wenigen glücklichen Momente der Kindheit. Der Großvater, der eine ganz große Rolle spielt. Sie hat ja später in ihrem Buch Der geschenkte Gaul, hat sie auch die Liebeserklärung an einen Großvater vorangestellt. Das war schon die zentrale Figur. Liebeserklärung an einen Großvater. Meiner hieß Karl. Er war mittelgroß und genauso kräftig, wie er aussah. Er trug den Kopf sehr gerade, die Wirbelsäule auch, und er hatte einen großen Mund mit vielen Zähnen. Sein Jähzorn war das Schönste an ihm. Erstens, weil er sich nie gegen mich richtete und weil er so wild und rasch kam, wie er verging. Und wenn vergangen, wurde sein Gesicht warm wie ein Dorfteich in der Sommersonne und seine Bewegungen verlegen und einem fischenden Bären gleich. Aber auch da wieder ein Traumata, also als sie 19 war, als sie dann später im Theater ist, bringt dieser Großvater sich um. Großvater hat sich umgebracht, er will nicht im Wege stehen. Er sei zu alt für unsere neue Zeit. Die Zeit ist alt, schimmelig alt und kalt. Er war die Liebe, seit ich denken kann. Was fange ich an ohne Großvaters stille Liebe? Was fange ich an ohne Großvaters stille Liebe? Also ich glaube, es gab ganz viele Verlusterfahrungen und es gab vor allen Dingen, das ist glaube ich die zentrale Erfahrung ihrer Kindheit, als dann die Mutter später wieder heiratete, sie sich mit dem Stiefvater nicht verstand, es später einen Stiefbruder gab, auf den sie aufpassen musste, den sie natürlich insofern auch nicht mochte und wo sie einfach das Gefühl hat, der raubt jetzt noch zusätzlich die Aufmerksamkeit der Mutter. Also ich glaube, es gab dieses wahnsinnige Defizit an Aufmerksamkeit. Und hübsch war ich auch nicht. Weiß Gott nicht. Keiner fand mich hübsch außer Großvater. Und Mutter sagte zum Stiefvater so nachts in die Finsternis hinein: Ein Jammer, dass Hilde nicht hübscher ist. Und Stiefvater murmelte gestört verschlafen: Naja, aber ganz interessant sieht sie aus. Sie sah nach gar nichts aus. Die Eltern hatten ihr's gesagt. Du siehst nach gar nichts aus. Sie hatte nie gewagt, es nicht zu glauben. Schon als Teenager legt Hildegard Knef einen fanatischen Erfolgswillen an den Tag. Mit 15 beginnt sie eine Zeichentrickausbildung bei der UFA. Wenig später setzt sie alle Hebel in Bewegung, um Karriere als Schauspielerin zu machen. Also Hildegard Knef ist in einer Zeit zur UFA gekommen, als es natürlich wirklich schon, ja, die Bomben auf Berlin fielen, das Filmgelände in Babelsberg natürlich auch bombardiert wurde. Also sicherlich kein einfacher Moment, den Einstieg beim Film zu finden. Sie ist dann auf die Schauspielschule gekommen, auf dem Filmgelände in Babelsberg. Also ihr ging es, glaube ich, in dieser Zeit einfach nur um diese Karriere. Und die Zeitstimmung war ihr, glaube ich, doch relativ unwichtig, soweit das dann eben ging im Bomben- und kriegsgeschüttelten Berlin. Aber es gab diesen grenzenlosen Ehrgeiz, eine Karriere zu machen und eben auch schon eine Hauptrolle zu bekommen, bevor diese 2 Jahre Schauspielschule vorbei sind. Und da hat sie, glaube ich, alles für angesetzt. Wenn ein Mädel einen Herrn hat, den sie liebt und den sie gern hat, fragt sie nicht, was, wo und wann, wenn er nur gut küssen kann. Also erstaunlich ist, dass Hildegard Knef eigentlich in der ersten Lebenshälfte ja wirklich sehr, sehr oberflächliche Beziehungen hatte. Es waren eigentlich Beziehungen zu meist wesentlich älteren Männern und meist eben auch Männer, die ihre Karriere sehr genutzt haben. Wenn er nur gut küssen kann. Ewald von Demandowski, ein führender Nazi, der Chef der Tobis, dann war es eben Kurt Hirsch, der führende Film- und Theateroffizier der amerikanischen Besatzungszone, der ihr eben half, weiter zu spielen, nachher Willi Faust, der mit ihr Die Sünderin drehte, nachher Anatol Litwak, der sie dann nach Hollywood brachte. Also wirklich einflussreiche Männer, aber das waren natürlich immer Beziehungen, die den Männern sicherlich wichtiger waren als ihr. Also ihr stand in diesen Momenten sicherlich die Karriere im Vordergrund. Noch in der Nazi-Zeit spielt Hildegard Knef einige kleinere Filmrollen. Im Dezember 1942 vermerkt einer von Josef Goebbels Filmchargen in einer Aktennotiz für das Propagandaministerium: Hildegard Knef verkörpert in Reinkultur den Typus des deutschen Mädchens. Sie gefällt durch natürliche Anmut, hübsches Lachen und durch klaren, offenen Blick. Sie ist außerdem gut gewachsen und weiß sich zu bewegen. Propagandaminister Goebbels persönlich sichtet die Probeaufnahmen der jungen Knef. Sein Urteil fällt wenig galant aus. Die ist nett. Jedoch muss die Nase operiert werden, genehmigt für ein halbes Jahr. Wie wird ein Mensch, und das war das große Interesse, mit dieser Kollektivschuld fertig, an der unschuldig ist, weil er 7 Jahre alt war und als Hitler kam. Weil er in einer kleinbürgerlichen Welt aufgewachsen ist. Und wahrscheinlich, wenn er es auch nicht gewesen wäre, einfach nicht in der Lage gewesen wäre, mit 13 Jahren also eine Widerstandsbewegung in die Welt zu setzen, ganz zu schweigen von 7 Jahren. 17 war sie und kein Genie, doch alle fanden sie nett. Einer war arm, einer war reich, der brachte sie zum Ballett. Los ging der Tanz, Flitter und Glanz, da kam ein Rosenbukett. Knefs Schauspielkarriere geht nach dem Krieg ungebrochen weiter. Zunächst auf dem Theater, dann auch beim Film. Der Theatermacher Boleslav Balog ist einer der ersten, der auf Knefs Begabung aufmerksam wird. Ich muss sagen, sie stank nach Talent. Das konnte man eigentlich nicht übersehen. Also das hätte ein, wie der Berliner sagt, ein Blinder mit einem Krückstock fühlen müssen. Boleslav Balog sprang vom Parkett auf die von einer schwächlichen Glühbirne angestrahlte nudelbrettgroße Bühne. Der Saal, einem engbrüstig dürftigen Vorstadtkino ähnlich, schien für Theatervorstellungen hoffnungslos ungeeignet. Die Schauspieler standen im Halbkreis, ihre mageren Gestalten vornübergeneigt, als könnten sie die Last der Knochen nicht mehr tragen. Balog erklärte, spielte vor, Erklärung und Spiel ineinander übergehend. Er sagte Bedeutendes nebenbei, war intellektuellen Ergüssen abhold, brauchte sie nicht als Ehrfurcht verbreitende Lückenbüßer, löste scheinbar spielerisch einen klebrigen Satz, eine nicht zu streichende Szene. Beatmete sie, ließ sie leben, diktierte, ohne Diktator zu sein. Ein schöpferischer Schöpfender, der sich an seiner Begabung freute. Bald wird auch der Filmregisseur Wolfgang Staudte auf Hildegard Knef aufmerksam. Staudte soll mitten im Trümmermeer Berlin den ersten deutschen Nachkriegsfilm produzieren. Die Mörder sind unter uns. So kann ich mich natürlich auch an Hildegard Knef erinnern, von der ich gehört hatte und die ich dann auf der Straße traf, wie sie mit dem Fahrrad hier in, um die Ecke hier ins Schlossparktheater fuhr, um zu probieren. Und soweit ich mich erinnere, habe ich sie angesprochen und dann, das weiß ich wieder genau, haben wir Probeaufnahmen gemacht mit ihr in Babelsberg. Und diese Probenaufnahmen waren so überzeugend, dass überhaupt keine andere Darstellerin mehr in Betracht kam. Sie hatte etwas sehr Herbes, fast Maskulines, also diese tiefe Stimme. Sie war eben kein süßes Mädel. Sie passte nicht in den Typus dieses Uferfräuleins hinein. Und das war natürlich in der Phase eines Neubeginns auch ihre Karrierechance, sich zu unterscheiden vom herkömmlichen Frauenbild. Bringen Sie mal ein Kräftchen Zug mit mir. Dafür, was so ein kräftiger Zug kostet, muss ein Familienvater einen ganzen Tag lang arbeiten. Haben Sie darüber einmal nachgedacht? Die Mörder sind unter uns wird ein gewaltiger Erfolg, auch außerhalb Deutschlands. Die Knef steht noch in zwei weiteren Trümmerfilmen vor der Kamera, dann ändert sich der Publikumsgeschmack. Die Deutschen wurden nur dieser Filme auch schnell überdrüssig. Sie wollten keine Trümmer mehr sehen, sie wollten sich nicht mit den Problemen ihres eigenen Alltags auseinandersetzen, wenn sie ins Kino gingen. Sie wollten abgelenkt werden und dann entstand das Genre des Heimatfilms. Filme, die in Märchenschlössern wie die Sissi-Trilogie oder in irgendwelchen Heidelandschaften spielten. Und in diesen Filmen war Hildegard Knef eigentlich unvorstellbar. Also im Dirndl und als Geliebte eines Försters. Das wäre grotesk gewesen. Und da gab es dann auch einen Karriereknick. Wake the town and tell the people. Sing it to the moon above. Wake the town and tell the people. Tell them that we are so in love. Ende der 40er Jahre übersiedelt Hildegard Knef in die Vereinigten Staaten. Jahrzehnte später, 1970, wird sie Showmaster Sepp Prager in einer Hildegard Knef-Gala des ORF nach ihren Beweggründen für diese Übersiedlung fragen. Jugendlicher Leichtsinn, um nicht zu sagen Größenwahn. Ich hatte mit den ersten beiden Filmen großen Erfolg gehabt und ich glaubte, nun unbedingt die Welt erobern zu müssen per Film. Und dieses misslang vollkommen. Außerdem hatte ich auch vergessen, dass ich gar nicht Englisch sprach, dass ich es noch lernen musste. Dennoch ist es natürlich ganz erstaunlich, dass Knef es geschafft hat. Also wirklich in natürlich einigen Hollywood-Filmen, sie hat 4 insgesamt gedreht und dann eben Schneeam Kilimandscharo an der Seite von Gregory Peck und Ava Gardner, natürlich in einer wichtigen Hollywood-Produktion es geschafft zu haben. Das war, glaube ich, ihr Ehrgeiz. Also einfach zu sagen, also ich bin die erste Deutsche, die es in Hollywood geschafft hat und ja dann wenige Jahre später, ich bin die erste Deutsche nach dem Krieg, die es am Broadway geschafft hat. 1950 kehrt Hildegard Knef für kurze Zeit nach Deutschland zurück, um unter der Regie von Willi Forst das schwülstig-schwüle Melodram Die Sünderin zu drehen. Ja, es war reine Neugier, die mich mitgehen ließ, ohne mich zu wehren. Mein Gehirn registrierte genau. Ja, das Herz klopfte ein wenig schneller. Aber Liebe? Nicht einmal Angst fühlte ich. Ich fühlte nichts, nur Enttäuschung. Die Sünderin macht Schlagzeilen. Eine 6/10 Sekunden lange Nacktszene sorgt für einen der spektakulärsten Kinoskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ich meine, Deutschland beschimpfte mich plötzlich, als hätte ich den Film gedreht, das Drehbuch geschrieben, die Finanzen zusammengeholt und diesen ganzen desolaten Mist, der im Grunde die Sünderin war, der war ja langweilig, ein dämliches Melodrama. Aber es war meine erste Chance, nach Jahren des Englischlernens und des Nicht-Gewolltseins von Hollywood, weil Deutsche, bitteschön, und zu früh nach dem Krieg, überhaupt wieder zu arbeiten. Und als ich diese Sünderin gemacht hatte, war ich plötzlich bei Fox wieder sehr im Drehen. Und ich drehte Decision Before Dawn, der hieß in Deutschland, glaube ich, falls ihn in Deutschland überhaupt einer gesehen hat, Entscheidung vom Morgengrauen mit Oskar Werner und Gary Merrill. Das war so eine super Besetzung. Ich gefalle dir wohl nicht. Sag's ruhig. Das hat nichts damit zu tun. Du tust mir einfach leid. Dir werde ich Mitleid geben. Wer glaubst du denn, wer du bist? Ich kenne andere Männer als dich und die haben nicht die Nase über mich gerümpft. Aber die sind bestimmt nicht so vornehm erzogen wie du. Oh, ich werde dir sagen, wer du bist. Der kleine Spießbürger, prüde und engstirnig. Du hast gelernt, wie man Abstand wahrt, sich die Pfoten nicht verdreckt. Aber jetzt bist du genauso dreckig, genauso wie jeder von uns. The things I want to see in Paris can be seen better in daylight. The municipal works, the Renault automobile factory, the sewerage system. They would be very interesting. Do you look at things only from the point of view of interest? Never from pleasure? Pleasure. Paris. How was it you said? The urge to merge with the splurge. That's right. No city but this, my friend. No city I know gives romance such a chance to grow and grow. ...1954 feiert die Knef einen ihrer größten Bühnentriumphe. Der Komponist Cole Porter hat sie in dem Film Schnee am Kilimandscharo gesehen, in dem die kühle Deutsche mit dem rauchigen Timbre einen seiner Songs interpretiert. Der gefeierte Komponist bietet Hildegard Neff, wie sie in den USA heißt, eine Hauptrolle in seinem Musical Silk Stockings an. Es handelt sich um die Bühnenversion des Ernst-Lubitsch-Filmklassikers Ninotchka. Silk Stockings war ein absoluter Triumph. Das war sicherlich auch der Höhepunkt ihrer Schauspielkarriere. Das hat sie auch immer so empfunden. Sie wollte eigentlich nachher auch nie wieder Theater spielen, weil sie sagte, na, ich habe Silk Stockings am Broadway 2 Jahre lang gespielt in einem Riesentheater, Cole Porter Musik und die Kritiker haben gejubelt und ich war der Star in New York. The electromagnetic of the he-male meets the electromagnetic of the female. If right away she should say, this is the male. It's a chemical reaction, that's all. And though your fascist may answer with his... 22. Februar, New York verwöhnt mich. Zeigt mir, dass Erfolg willkommen. Neidet nicht, mäkelt nicht. Broadway Star heißt, der immer parate Tisch im überfüllten Restaurant, Zahnarzt am spielfreien Sonntag, Taxi im Platzregen, mit Präsidentenarmen, Armen, Fotolinsen, Lächeln, Interviews, Radioshows, Fernsehshows, Gesangsstunden, Tanztraining, gesund bleiben, pünktlich sein, Stimme schonen. Nie Hilde, immer Miss Neff. Einladung schriftlich gedruckt 4 Wochen zuvor. 8 Vorstellungen in der Woche, ausverkauft, Monate lang. As in the case of fishes devonian, as in the case of amphibians permian, as in the case of reptiles triassic or jurassic, merely read in the book by Kamichev, which has now become a classic. Trotz ihres Broadway-Triumphs, vielen ihrer Landsleute bleibt die Knef speziell in den Adenauer-Jahren, aber auch später noch suspekt. Viele Deutsche mochten sie nicht, weil das Frauenbild, das sie verkörperte, nicht dem Mainstream entsprach, weil sie einfach damals zu modern war, ihrer Zeit zu sehr voraus. Andererseits hatte sie immer ihre eingeschworenen Anhänger. Er war nie ein Kavalier bei den Damen. Er war nie ein Kavalier, doch darauf kam's nicht an. Er fiel nicht allein bei mir, nicht allein bei mir aus dem Rahmen. Er war nie ein Kavalier, doch dafür war er ein Mann. Anfang der 60er Jahre startet Hildegard Knef eine neue Karriere. Als Chansonsängerin erobert sie die deutschen Charts im Sturm. Das war eine Zeit des Umbruchs, auch in der deutschen Musikindustrie. Der traditionelle 50er Jahre Schlager, der noch sehr in dieser Tradition von Rundfunkunterhaltungsorchestern stand, der war nicht mehr sonderlich gefragt. Etwas Neues begann. Es gab dann auf einmal aufregende Popmusik aus England und Amerika, die herüberschwappte nach Deutschland. Und Knef hat das aufgegriffen, also mit einer Musik, die dann sich zunehmend am Jazz orientierte und vor allen Dingen mit ihren Texten. Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab 3-mal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und Feierabend vorm Aufstehen sagen. Ich möchte ganz sorglos verreisen können und Erdteile wie meinen Garten kennen. Ich brauch kein Venedig, keine Gondeln und Tauben. Und selbst die Zitronen sollen ohne mich blühen. Ich brauch keine Häfen an südlichen Meeren. Und sämtliche Pinien sind sowieso grün. Erst war ich beleidigt, dann war ich verstört. Doch dann hat mich einer singen gehört. Ich hab ihn gewarnt, doch er sagte, ich muss. Und damit begann der neue Verdruss. Es war nicht meine Schuld. Ich bitte um Geduld. Hede im Glück. Ihre erste Konzerttournee im Jahr 1966 gerät zum Triumph. Wirklich glücklich aber vermag ihr Erfolg, die Chanson-Diva mit den eindrucksvollen falschen Wimpern nicht zu machen. Also Hildegard Knef war eigentlich seit, ja kann man sagen, Ende der 40er Jahre stark medikamentenabhängig. Also sie hat, das war so ein bisschen im Windschatten von Marlene Dietrich, die natürlich auch damals in der Zeit, wo man sich noch nicht so über die Suchtwirkung oder eben auch die Langzeitwirkung von Medikamenten interessiert hat, hat sie wirklich also maßlos Medikamente genommen und sich eigentlich wirklich keine Gedanken gemacht, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Körper, mit meiner Psyche, und musste dann wirklich schwere Entzüge dann eben auch durchmachen. Ich habe es eines Tages nicht ausgehalten und sie haben mir eine Spritze gegeben, Methadon. Und beim nächsten Mal verlangte ich wieder eine Methadonspritze. Und dann haben sie gesagt, wenn sie zu große Schmerzen haben, es nicht aufhalten, gehen sie zu ihrem Hausarzt da auf dem Dorf, der soll ihnen das verschreiben. Aber nehmen sie nicht zu viel davon. Klug gesagt, schwer getan oder unmöglich, es zu befolgen. Denn Methadon macht so süchtig, es ist Morphiumbasis. Es ist absolut Morphiumbasis. Du kannst auch gleich reines Morphium nehmen. Und so wurde ich rausgiftsüchtig. Denn mein Körper produzierte den Schmerz, um das Gift zu bekommen. Und nach einem Dreivierteljahr sah ich, dass ich ein anderer Mensch geworden war. Ich war Larifari, ich war nicht mehr konzentriert, ich war einfach nicht mehr ich. Zu den Suchtproblemen der Knef kommen ernsthafte Liebes- und Beziehungsprobleme. Seit dem Jahr 1962 ist sie mit dem britischen Schauspieler David Cameron verheiratet. Das war für sie, glaube ich, eine ganz, ganz obsessive Beziehung. Und sie hat zum ersten Mal im Leben eigentlich diese Liebe überhaupt zugelassen im Privaten, hat eigentlich diese Liebe torpediert, kann man sagen. Also mit rasender Eifersucht, mit Anschuldigungen, mit auch einem Verlangen, dass dieser Mann eben wirklich 24 Stunden am Tag da ist, bei jedem Interview, bei allen Dreharbeiten dabei ist. Und natürlich David Cameron überhaupt kein eigenes Leben zustand. Also wenn er wirklich irgendwie einmal was anderes machte beruflich in diesen 16 Jahren, führte das also wirklich zu schlimmsten Krisen und Geschirr flog und bis hin dann zu Selbstmorddrohungen. Wenn sie sagte, wenn David Cameron das Gefühl hatte, ich halte das nicht aus, ich fühle mich einfach durch diese Liebe und durch diese Beziehung erdrückt und sagte, ich muss das beenden, sonst kriege ich keine Luft mehr, ich muss hier raus, dass sie dann wirklich sagte, wenn du gehst, bin ich eine Stunde später tot. Lass mich bei dir sein, so nah bei dir sein, dass dein Atem meiner wird. Dein Gesicht verschwimmt, alle Ängste nimmt. Und dein Mund bestimmt die Zeit. David Cameron erinnert sich, Jahrzehnte nach der Trennung von Hildegard Knef, mit einer gewissen Entspanntheit an das einst so symbiotische Zusammenleben mit seiner kapriziösen Gemahlin. Sie müssen verstehen, dass Hilde und ich, es war eine Riesenleidenschaft. Und diese Leidenschaft beinhaltete nicht nur Händchen halten und zusammen sein wollen privat. Es war auch der Beruf noch dazu. Wir haben etwas Gemeinsames kreiert und geteilt. Und die die Erfolge davon auch getragen. Und unser Zusammensein, 24 Stunden am Tag, war uns beiden vollkommen genügend. Der Schriftsteller Henry Miller, ein gemeinsamer Freund von Hildegard Knef und David Cameron, erinnert sich Anfang der 70er Jahre an manchen Ehekrach, den er live miterlebt hat. Ich weiß noch, wie er einmal im offenen Wagen aufstand und zickzack fuhr und immer sagte, halt die Klappe, verdammt nochmal, sonst schmeiß ich dich runter. Sie sagte, probier's doch. Und beide standen auf und gestikulierten. Und keiner hatte das Lenkrad. Ich dachte gleich, passiert was. Es war ein ganz hübscher Streit. Wir kamen heim, gingen in ihre kleine Bar und da war alles vergessen. Das ist, was ich an den beiden liebe. Sie kriegen sich in die Wolle und dann ist wieder alles auf gleich. Keine Bitterkeit, kein Groll, nichts bleibt übrig. Das ist so charmant bei Ihnen. Domino, Domino, warum hast du so traurige Augen? Domino, Domino, weine nicht, wenn die Menschen nichts taugen. Das war immer so und das bleibt auch so. Domino, sei doch froh, auch für dich lacht das Glück irgendwo. 1970 startet Hildegard Knef ihre dritte künstlerische Karriere als Schriftstellerin. Der Wiener Verleger Fritz Meuden blättert 250.000 D-Mark hin, um die Lebenserinnerungen der Künstlerin herausbringen zu dürfen. Ein großer Verleger, der Willi Drömer, der ein alter Spezi von mir war, hat gesagt, Fritz, rede es nicht an, das ist ein Krass. Schauspielerinnen, Filmschauspielerinnen, die sind wunderbar auf der Leinwand oder auf der Bühne, aber das kann man hinschließen. Ich habe gesagt, nein, das glaube ich ist was anderes. Dieses Buch ist was ganz anderes als eine normale Schauspielerbiografie. Fritz Meuden behält recht. Knefs Lebenserinnerungen, die unter dem Titel Der geschenkte Gaul herauskommen, werden zum größten Verkaufserfolg der deutschen Verlagsgeschichte. Das ist einfach ein wahnsinnig gut geschriebenes Buch und es ist ein sehr spannendes Buch, das sie geschrieben hat. Und es hat, glaube ich, wirklich auch heute noch eine ganz, ganz große literarische Qualität. Darum ist es auch über 30 Jahre nach dem Erscheinen immer noch lieferbar. Ist in 17 Sprachen übersetzt worden, über 20 Millionen Mal weltweit verkauft worden. Es war das Buch für die deutschen Frauen dieser Zeit. Und es ist 1970 erschienen. Und die ganzen deutschen Frauen, die also im Jahr 45 in der Krieg aus waren, junge Mädeln waren und jetzt schon also erwachsene Damen, die haben ihr eigenes Schicksal gesehen. Ich zeigte auch ihre Schwächen und schwachen Momente auf. Der geschenkte Gaul avanciert auch in den USA zum Bestseller. Wochenlang stehen Knefs Lebenserinnerungen auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times. Die Autorin von The Gift Horse gibt ein Interview nach dem anderen und sie tritt in der Fernsehshow von Dick Cavett auf. Author of The Gift Horse, Hildegard Knef. Football star Johnny Sample. My next guest is the author of this book, which is called The Gift Horse, as you can see. And it's by a lady we know as Hildegard Knef in this country, but she is really Hildegard Knef with a K. The book is a fascinating book about her being in Germany during the Second World War. It's just incredible. Much of it reads like the plot of several movies you feel you've seen, but it all actually happened to her. Will you welcome, please, fascinating woman and a beautiful one, Hildegard Knef. Hildegard Knef ist auf dem Höhepunkt ihres Ruhms. Auch das deutsche Fernsehen widmet ihr eine aufwendige Show. Georg Stefan Troller führt eine Reihe von Interviews, in denen er prominente Deutsche über ihr Verhältnis zur Künstlerin befragt. Bundeskanzler Willy Brandt zum Beispiel wird während einer Eisenbahnfahrt interviewt. Herr Bundeskanzler, können Sie sich noch erinnern, wie Sie die Hildegard Knef kennengelernt haben? In den Berliner Jahren habe ich Hildegard Knef häufig gesehen, aber sind uns eher flüchtig begegnet und erst in den letzten Jahren richtig miteinander ins Gespräch gekommen. Ist sie für Sie sehr berlinerisch? Jeder redet einem von der Berliner Schnauze, Herr Knef. Ja, aber es ist keine oberflächliche Berliner Schnauze. Es ist eine, die auf sehr viel Nachdenklichkeit basiert. Und ich dreh mich nochmal um nach den Linden und den Linden. Es ist September 72 und sie stehen wie eh und je. Und ich möchte ihnen sagen, wie Gedanken um sie kreisten, dass sie durch die Träume liefen. Auch in Wien hat Hildegard Knef ihre Fans. Ja, Herr Qualtinger, eigentlich wollten wir von der Knef reden. Was sind Ihre Gedanken zu Hildegard Knef? Ja, es begann mit einer Parodie, da habe ich sie persönlich noch gar nicht gekannt. Und wir haben auf diesen Film Die Sünderin eine Parodie gemacht. Und ich imitierte ihre Stimme. Und ich weiß noch einen Satz. Und dann kamst du. Aus diesem Film. Und das Programm ist nicht gegangen, es lief 14 Tage vor Freunden. Ja, ja, wir wollten ja von der Knef reden. Ja. Ja, was ist denn Ihr Eindruck von ihr? Na ja, eine sehr selbstbewusste und sehr lustige, denkfreudige Frau, was mir also besonders imponiert. Und trinkfreudig oder denkfreudig? Denk- und trinkfreudig. Ich glaube, das hängt zusammen. Das geht bei manchen intelligenten Leuten zusammen. Da ist eine Zeit zu lachen und zu leben. Da ist eine Zeit zu leiden und zu streben. Da ist eine Zeit des Zorns und die des Trotzes. 1973 erkrankt Hildegard Knef an Brustkrebs. Ihren Leidensweg durch diverse Kliniken und Krankenhäuser beschreibt sie in einem weiteren, allerdings höchst umstrittenen Bestseller, Das Urteil. Kritiker werfen ihr skrupellose Vermarktung der eigenen Passionsgeschichte vor. Für das österreichische Fernsehen trifft sich die Knef nach ihrer Genesung zum Gedankenaustausch mit einer jungen Wiener Schriftstellerkollegin. Ihr Name? Elfriede Jelinek. In diesem zweiten Buch wollten Sie für mich zumindest also ganz deutlich doch etwas Allgemeines erreichen. Sie wollten, glaube ich, auch so ein bisschen die Situation der Medizin, der Ärzte, die Stellung Arzt. Gar nicht so sehr. Ich habe, ehrlich gesagt, die Erfahrung, die ich auf diesem Sektor leider hatte, benutzt, richtig benutzt, um unter diesem Banner der Barmherzigkeit, des Interesses am Mitmenschen einmal zu zeigen, dass es in diesem Augenblick, da sie hilflos sind, ausgeliefert sind, wehrlos sind, physisch wehrlos, auch gleichzeitig geistig als idiotisch eingestuft werden. Und dass so eine Anti-Mensch, nicht Mitmensch, Gegenmensch, Atmosphäre entsteht. Meinen Sie nicht, dass da diese Identifikation für den Leser ein bisschen schwerfällt, wenn man das aus der Sicht von Erste-Klasse-Zimmer oder wie Sie da zum Beispiel ein Privatflugzeug nach Salzburg chartern oder Privatklinik für die Geburt des Kindes, meinen Sie nicht, dass das für die Leute ein bisschen schwer ist, die Identifikation herzustellen? Dass das etwas ist, was man ihnen so an den Rand stellt? Ich habe geschrieben, dass im Gegenteil in der dritten Klasse viel weniger Unheil passiert als in der ersten Klasse. Das glaube ich nicht. Nein, oh ja. Das glaube ich nicht. Oh ja. Die Tauben sitzen schwer wie Steine. Der Baum im Hof verliert Gewicht. Ein alter Mann vertritt die Beine. Wird Herbst da draußen, wie ich meine? Wird Herbst da draußen? Und in mir. In den 70er Jahren kauft sich Hildegard Knef mit ihrem Mann David Cameron ein Anwesen in der Nähe von Traunkirchen im oberösterreichischen Salzkammergut. Während drinnen brutale Beziehungsschlachten toben, interviewt das österreichische Fernsehen draußen einen der regionalen Pfarrer und die Nachbarinnen des Knefschen Landsitzes. Ich kenne die Dame seit 15 Jahren. Das ist eine lange Zeit. Wir haben eine herzliche Freundschaft. Und von meinem Beruf her kenne ich sie eben von ihrer religiösen Seite. Und ich habe sie immer bewundert, mit welchem Interesse sie dem gesamten religiösen Bereich, aber auch dem katholischen geöffnet ist und eben viel wissen wollte. Also sie war immer recht eine nette Nachbarin, hat Milch bei mir bezogen, Eier, Kartoffeln, was wir halt so gehabt haben, nicht? Zahlt hat es pünktlich, weil wir können wirklich nichts sagen drüber. Ich habe sie öfter gesehen, wenn sie spazieren gegangen ist. Da war sie eigentlich nie allein. Das ist mit der Tochter gegangen oder mit Bekannten. Da habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, dass sie nicht gerne allein gewesen ist. Nach der quälenden Scheidung von David Cameron stürzt Hildegard Knef einmal mehr in eine existenzielle Krise. Sie flüchtet sich in eine neue Beziehung, diesmal zu einem um vieles jüngeren Mann, einen ungarischen Adligen namens Paul von Schell. Paul von Schell hat mit der künstlerischen Arbeit von Hildegard Knef, anders als David Cameron, dann wenig oder nichts zu tun gehabt. Er hat sich aber ja um die Gesundheit seiner Frau gekümmert. Er hat sie betreut und gepflegt und auf eine andere Art als David Cameron dann quasi sein eigenes Leben aufgegeben für das Leben dieser Frau. Und das muss man ihm auch hoch anrechnen. Guten Morgen, Paul. Sei nicht böse, wenn ich staune über deine gute Laune beim Rasieren. Früh im Bad, guten Morgen, Paul. Ich kann einfach nicht begreifen, wie kann morgens jemand pfeifen, der kaum ausgeschlafen hat. Nachdem es in den 80er und 90er Jahren eine Zeit lang stiller geworden ist um die einst so wilde Hilde, feiert die Grande Dame des deutschen Chansons Ende der 90er Jahre ein unerwartetes Comeback. Eine jüngere Musikergeneration entdeckt die nostalgischen Hits der Knef von Neuem und remixt sie auf mehr oder weniger inspirierte Weise. Man könnte ohne das alles leben, das hieße einfach ganz schlicht Verzicht, ja können kann ich schon, doch wollen will ich nicht. Und wenn ich mal nicht mag, dann mag ich nicht. Mit dem Alter, das ich jetzt erreicht habe, ist das Gefühl für glückliche Phasen ein ganz anderes als zum Beispiel vor 15 oder 20 Jahren. Im Jahr 2000 wird Hildegard Knef mit dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichnet. Die Laudatio hält Roger Willemsen. Wie arm wäre dieses Land ohne Hildegard Knef? Ohne die wunderbare Freizügigkeit, die sie umgibt, ihre Zivilcourage, ihre Lust an der Selbsterneuerung, ihre Unabhängigkeit, ihre rattenscharfe Ausstrahlung, ihre Schönheit. Vielleicht fragt dich eines Tages jemand, der noch unbestechlich, wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt. Und du gleitest durch Spiralen der Erinnerung, durch Verzweiflung und durch Freude. Und die Trauer macht dich stumm, weil du es nicht weißt. Liebe Hilde, du hast es knüppeldick gekriegt vom Glück, von der Kritik, vom Leben. Aber wenigstens haben wir dich erkannt und rechtzeitig gemerkt, wie man nur im Englischen sagen kann, you really made a difference. Und wenn du selbst in einem deiner Lieder die Grundfrage stellst, wer war glücklich, dass du lebtest? Dann höre heute die ganze pathetische Antwort an. Wir sind glücklich, dass du lebst. Für mich salzrote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Wenn ich diese Platte höre, für mich soll es rote Rosen regnen, ja, dann tut sich was in mir. Das ist schon dann dazu ihre Stimme, die unverwechselbar, wunderbare Stimme. Ja, da, selbst wenn ich jetzt so mit ihnen rede, habe ich da ein bisschen hier so in der Gurgel ein bisschen drücken. Das berührt mich sehr. Ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Am 1. Februar 2002 stirbt Hildegard Knef in Berlin. Tausende erweisen ihr die letzte Ehre. Es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Hildegard Knefs Beerdigung war sowas wie ein Staatsakt. Das ist im Fernsehen übertragen worden. Man erinnerte sich dann eben an diese Figur, die die ganze deutsche Nachkriegszeit mitgeprägt hat und in der sich die ganze deutsche Nachkriegszeit spiegelt. Also dieser Weg vom Trümmermädchen der ersten deutschen Nachkriegsfilme bis hin zur alternden Diva in den Talkshows der 80er Jahre. Das erzählt doch sehr viel über den Werdegang dieser Republik. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, mich fern vom Alten neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich glaube, dass sie ein Symbol für den Wiederaufstieg Deutschlands war, der ja am Anfang sehr schwierig war und wo die Leute ununterbrochen auf die Nasen gefallen sind und sie auch. Und dann hat sie sich eben durchgesetzt und die deutsche Wirtschaft und die deutschen Menschen in ihrer Masse haben sich auch durchgesetzt. Und deswegen hat sie auch den Leuten so imponiert, weil die haben sehr viele Frauen, die haben alle gesagt, ja, wenn die Knef das kann, dann kann ich vielleicht auch. Alles, was gut war, das kommt mal zurück. Wenn darüber auch Zeit vergeht, aus Glück oder Pech, und aus Pech wird auch Glück, solange die Welt sich dreht. Man hat alles, was sie gesprochen hat, so genommen, als wäre es wirklich ein Stück von ihr. Es waren nicht nur Texte, es war immer sie selbst. In diesen Liedern. Unser Brandenburger Tor hat schon so vieles gesehen und mit Schnauze und Humor, da wird's schon weitergehen. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm, ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Sie hörten? Ich bin den weiten Weg gegangen. Hildegard Knef und ihre Karrieren. Ein Feature von Günter Keindlersdorfer. Mit den Stimmen von Christian Schröder, Hanna Molgen, Boleslav Barlock, Jürgen Trimborn, Fritz Molgen, Henry Miller, Wolfgang Staudte, David Cameron, Willy Brandt, Georg Stefan Troller, Helmut Qualtinger, Elfriede Jelinek und Roger Willemsen. Sprecher Dirk Stermann. Produktion Elisabeth Stratker. Bibliothek: Christian Schröders Hildegard Knef Biografie ist im Aufbau Verlag erschienen. Demnächst in Ö1. Gleich nach den Nachrichten empfängt Helmut Jasper ein Trio aus der österreichischen Jazzszene im Ö1 Klassiktreffpunkt live aus dem Radiocafé. Nach dem Mittagsjournal um 12 Le Weekend, passend zur Weihnachtszeit mit einer musikalisch-kulinarischen Spurensuche zur Entstehung der Linzer Torte um 13 Uhr. Im Ö1 Hörspiel um 14 Uhr eine fulminante Abrechnung mit dem abendländischen Patriarchat, Xerxes und die Stimmen aus der Finsternis von Magda Wojcuk. In Apropos Klassik heute, Goethes Roman Die Leiden des jungen Werthers als musikalisches Melodram von Gaetano Pugnani, aufgenommen in der Stiftung Mozarteum um 15.05 Uhr.